Wenn es einen Shootingstar in diesem Jahr gibt, dann die französischen Nouvelle Vague. Die gibt es zwar schon länger, aber mit ihrem aktuellen Album Band Apart haben sie sich in die Herzen vieler Musikfans und Festivalbesucher gespielt. Und dabei spielen Nouvelle Vague nur Coverversionen, aber das im Easy Listening und Folk-Stil. Ihre Version des Yazoo-Hits Don't Go ist schon fast besser als das Original.